In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Ein paar Tage habe ich mich nicht gemeldet, aber jetzt sitze ich wieder bei uns auf unserem Balkon, auf unserer Terrasse. Das ist eher eine Art Terrasse. Und trinke Waldbeertee, gekühlt, in meiner Leistungswasserflasche. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe, aber ich habe eine Glasflasche bestellt. Mit dickerem Glas. Und nutze die jetzt tagtäglich. Ich habe sie auch auf meinem Trip nach Hause mitgenommen. Und bin ganz erstaunt und erfreut, dass das gut klappt, dass ich also die Flasche öfter mitnehme und Wasser reintue oder Tee und das dann trinke. Und eben keine Cola-Getränke für 1,70 kosten die, glaube ich, mittlerweile am Bahnhof nebenbei immer. Was ja auch wirklich nur Abfall ist und viel Geld auf Dauer. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das Koffein, was da drin steckt, mich wirklich wacher machen würde, als wenn ich mal ein bisschen Wasser trinken würde. So, was ist passiert die letzten paar Tage? Ich war mit der Prinzessin bei meinen Eltern am vergangenen Dienstag und Mittwoch mit dem IC. Sparangebot war machbar kurzfristig, weil ich ja mittags und nachmittags gefahren bin. Da konnte man für 20 Euro da runter tingeln. Und das hat ganz gut geklappt. Wie ich wieder mal nicht verschweigen kann, die Müdigkeit ist Herrin meiner Charakterität. Ich bin heute Morgen auch irgendwie auch um 5 oder 20 nach 5 aufgestanden, weil Prinzessin Hunger hatte und da bin ich auch mit wach geworden und dann habe ich mich, glaube ich, um 7 noch mal ein bisschen hingelegt oder kurz vor 7. Für so ein 20 Minuten und ja, es ist so die latente Unterversorgtheit mit Schlaf bei Vätern. So, was bei mir so gerade abgeht. Und ansonsten ziehen wir ja noch um in fast genau 2 Wochen, also in 15 Tagen, glaube ich. Es ist also abzählbar, wie lange wir hier noch sind. Und morgen kommt der Vermieter und zeigt irgendwelchen Leuten die Butze schon mal, damit sie sozusagen 1:1 hier weitervermieten können. So schätze ich das mal ein. Was ein bisschen schwierig ist, weil sie eigentlich das Fenster noch ersetzen müssen. Nicht, dass wir es kaputt gemacht hätten, aber es ist halt einfach Verglasung und im Winter wird es da wirklich kalt in der Küche. Und die Butze ist mäßig aufgeräumt, also ich habe da jetzt auch wenig Ansporn. Also ich werde morgen früh noch ein bisschen was machen. Wir haben heute Abend ein bisschen was gemacht. Wir haben viele Sachen einfach zum Altpapier gebracht und Müll rausgestellt. Und da kam schon in den letzten paar Tagen einiges zusammen. Ich habe auch einiges an Bücher zu Cash und rausgebracht. Größtenteils solche Sachen wie, kann man mal lesen, wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat. Das sind so Gelegenheiten, die nie gekommen sind. sondern es ist eher von wegen, oh, jetzt habe ich mal Zeit zu lesen, ich möchte auch mal wenigstens was Handfestes lesen und nicht irgendwie irgendeinen Schrott, sondern irgendwie was, woran man sich irgendwann mal dran erinnert, dass man es gelesen hat. Wobei jetzt gerade im Sommer auch nicht viel von mir gelesen wird, weil man halt ein bisschen was zu tun hat. Also die Kleine ist schon ein bisschen intensiver zu bespaßen. Abends gucke ich gerne in die Röhre oder nochmal in den Rechner. Wobei ich auch mein Tablet wieder reaktiviert habe. Ich habe einen relativ günstigen Laptop mir besorgt, weil die Königin Homeoffice macht und ich dachte, da sollte man vielleicht an nebenbei auch einen Rechner haben, der woanders stehen kann und der ganz gut ist. Der ist aber relativ groß, was natürlich zum Bearbeiten von Texten gut ist, aber zum normalen Surfen ist das also auch wieder viel zu groß. Achso, da möchte man irgendwie einen Meter dahinter sitzen. Und das tue ich auf dem Sofa irgendwie nicht. Des Weiteren sind unsere Fahrräder angekommen. Wir haben also bei neckermann.de Fischer E-Bikes geschossen. Die waren da im Kombipreis zu 2000 Euro, was nicht der günstigste Preis ist. Also die für Eingeweihte. Es handelt sich um das Fischer Tracking E-Bike 1801, eine 2 Jahre alte Serie. Eigentlich so für 1,25, glaube ich, ist der Originalpreis. Man kriegt es schon für das Damenrad für 910 und das Herren für 980. Also weil das Stänkchen da anders sitzt, nehmen die da gleich mehr Kohle. Und wie gesagt, bei Neckermann in einem Kombipreis, also das Herren- wie das Damenrad zusammen. Und zudem konnte ich dort einen Gutschein einlösen. Gerade haben die eine Aktion. Entschuldige Sie. 15% auf alles und dann kam da nochmal 300 Euro runter. Weswegen uns sozusagen das eine E-Bike so 810 Euro gekostet hat und das andere. Hä? 1700 durch 2 sind 850. Also 810 und 890. So. Ungefähr. Haben die uns gekostet oder 820 und 880 oder irgendwie so. Und die sind angekommen, was ich auch, ich dachte, das wird eine komische Aktion. Fahrräder per Spedition und sie müssen sie nur noch zusammenschrauben und dann laufen die. Da dachte ich von wegen, boah, daran wird es scheitern. Aber die Pedalen waren dann doch sehr einfach eigentlich zu montieren und dann, man musste dann eigentlich nur noch den Lenker gerade stellen und fertig war das Ding. Also es ist, man ist sehr vorsichtig scheinbar bei der Firma Fischer, also was man da alles nicht machen darf, man darf nicht freihändig fahren, man darf bei gepolsterten E-Bikes keinen Anhänger haben. Weiß gar nicht genau warum. Also gefederten, nicht gepolstert. Es ging da wohl irgendwie um die Mountainbikes. Boah, verstehe immer noch nicht, was da jetzt so schwierig ist. Aber egal, eigentlich traf das halt auf unsere Sachen gar nicht zu. Wobei die Königin meinte, das ist so alles verboten hier, Kinderanhänger und Kindersitz auf dem Gepäckträger, war es aber eigentlich nicht. Ich glaube, Man darf Kinder sogar vor dem Lenker haben. Was für die Kinder eigentlich interessanter ist, weil sie mehr sehen können, aber auch unsicherer. Naja, weil halt, naja, das Schlimmste ist, glaube ich, wirklich, dass du als Fahrer da irgendwie noch einen zusätzlichen Gegenstand vor dir rum sitzen hast. Das ist mäßig gut. Halt hier in der Großstadt auch ein bisschen blöd. Ich glaube, auf dem Lande wäre das ein bisschen anders, aber ich kenne auf dem Lande auch nicht mehr, dass dort die Kinder vom Lenker noch säßen. Also hinter dem Lenker, aber im Bereich des Lenkers. Ja, die Dinge habe ich vorgestern hier reingeschoben, weil da kam von der Spedition auch nur ein kleiner Zwerg. Und dann dachte ich, ziehst mal die Dinge alleine hoch. Der kleine Zwerg ist, glaube ich, auch ein bisschen entlastet dadurch, dass er jetzt nicht jeden Scheiß hochbringen muss. Es ist halt kein Mensch von DHL. Das war halt, naja, ein älterer Herr. Und dann habe ich die hochgezogen und ich habe sie erst gestern zusammengeschraubt. Die Fahrräder. Und die Königin ist heute auch schon damit zur Arbeit gefahren und ich habe dann, als sie wiederkam, eine kleine Strecke hier hingelegt und muss schon sagen, dass die Dinger sich entwickelt haben. Meine Eltern haben, ich glaube, 5 oder 6 Jahre ihre E-Bikes und die waren damals, glaube ich, auch 1 Jahr alt, also 7 Jahre alte E-Bikes ungefähr. Die sind schon schwer. Die sind schon schwer und die kosteten 2,6. Ja, also 1,8 mehr als das, was wir bezahlt haben, so. Das ist schon eine Hausnummer und deren E-Bikes sind schon schwer. Habe ich schon gesagt gerade, ne? Ja. Was für so ältere Leute dann, glaube ich, auch, ja. Ja, ein Ding ist, ne? Also. Das Ding willst du halt auch erstmal gewuppt kriegen und sowas. Aber ich meine, noch kriegen sie es irgendwie hin. Ich bin gerade so ein bisschen dran, das Ding zu empfehlen, aber im Grunde kenne ich gar keinen, der es haben würde wollen, der in unserem Bekanntenkreis wäre und gerade auf E-Bikes umsteigen täte. Ja, und die haben ordentlichen Zug drauf auch. Also ich habe noch gar nicht, bin noch nicht so firm darin, die Gänge so einzustellen, dass man immer den perfekten Gang gerade drin hat. Also vorne und hinten der Zahnräder und die wollen ja auch ordentlich aufeinander eingestellt sein. Das weiß ich noch gar nicht, wie das eigentlich immer so muss. Und hatte aber wohl eine günstige Zusammenstellung bei der Ampel hier vorne an der Roststraße gewählt, so, und dann, wenn du mal ein bisschen in die Pedale trittst, das war 0, nix war der wirklich auf 25 km/h. Das hat mich, obwohl ich E-Bike bei meinem Vater schon gefahren bin, doch ein bisschen überrascht, wie schnell der da angezogen hat. Und ja, im Straßenverkehr in der Innenstadt muss man halt auch aufpassen, wenn man rechts abbiegt und da ist noch irgendwie ein Haufen von Leuten, da kann immer noch jemand versuchen, gerade über die Straße zu rennen oder über die Ampel und sowas. Also da war heute auch schon wieder eine kleine brenzliche Situation. Ich meine, da kam halt niemand, aber im Grunde dachte ich, naja, also ich habe halt da nicht gut einsehen können. Da hätte jemand kommen können und hätte ich ein Problem gehabt. Und es macht Spaß, die zu fahren, das kann man auch sagen. Also wir hatten bislang halt nur hier so Kettler-Fahrräder, leichte Alu-Dinger, mit denen du aber auch nur gemütlich fährst. Ne? Das sind, glaube ich, 26er. Und ja, da bist du jetzt nicht so auf den Straßen fix und robust unterwegs wie mit den Dingern, also mit den teureren Fahrrädern. Mein Trauzeuger hat ja noch gesprochen und er sagte halt, sein eigenes Fahrrad hätte schon 1,1 gekostet. Er denkt aber, die können doch nichts. Also ich glaube, die können schon was, ist halt die Frage. Wie lange die halten? Fischer hat wohl einen Reparaturservice, der in der Garantiezeit einfach vorbeikommt. Was ich auch sehr interessant finde, dass sie das so machen. Und ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man einfach so ein Problem hat, ob man die auch anrufen kann. Oder ob man dann in den nächsten Fahrradshop gehen soll, Fahrradladen gehen soll, der Fischer gar nicht vertreibt. Das weiß man dann auch nie so ganz genau. Ja, bei meinen Eltern war ich mit der Prinzessin noch bei meinem Trauzeugen. Und das war ein, also momentan ist ja nicht so knalliges Sommerwetter mäßig. Und da fand ich aber auch, als ich morgens zu ihm gegangen bin, also letzten Mittwoch, dass also eine schöne Ruhe lag über der Stadt. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, ob es in Düsseldorf nicht so ist. Und in der Provinz schon. Das ist schwer zu sagen. Dort ist mir aufgefallen, dass es sowas halt durchaus gibt, was man vielleicht zu schätzen weiß, wenn man halt in einer unruhigeren Stadt wohnt. Und mit der Prinzessin war ich dann frühzeitig bei ihm. Er war noch beim Arzt und dann haben wir Vögel geguckt. Er hatte so eine Voliere, heißt das dann, glaube ich. So ein Stall. Hühner hatte dann noch rumrennen. Hat halt auch noch so ein Trampolin da stehen. Also da war 20 Minuten erstmal kein Problem zu überbrücken. Und als wir dann, also ich entdeckt habe, dass mein Neffe ist es gar nicht. Mein Großneffe ist es, glaube ich, zu Hause war und er die Tür geöffnet hat, da besprangen uns zwei kleine Hunde. Und es war auch ganz witzig, wie da eine der Prinzessin quer durchs Gesicht auch geleckt hat und sie das eigentlich sehr witzig fand. Obwohl sie vorher, als wir das letzte Mal da waren, ein bisschen Angst hatte, weil das sind schon sehr quirlige Hunde, die sofort ankommen und begrüßen und rumtollen. Und es war sehr schön zu sehen, wie sie jetzt richtig Spaß daran hatte und sich daran gewöhnen konnte, dass die ja so lebendig sind. Was sie nicht mochte, war an den Füßen geleckt zu werden. Hat sie fast immer ein bisschen getreten, aber im Grunde war das ein sehr schönes Erlebnis. Das hast du halt auf dem Lande, ne? Da gibt es dann Leute, die wirklich Tiere zu Hause im Garten rumfleuchen haben. Meine Eltern jetzt überhaupt nicht und gar nicht, aber gibt ja noch andere. Es ist schon witzig, es macht was aus. Ja. Ja. Nächste Woche soll es wieder warm werden, pünktlich zu unserem Umzug. Nächsten, also Samstag in einer Woche, können wir schon rein, kriegen wir einen Schlüssel. Und mal sehen, was wir dann da schon machen und tun. Und ja, morgen steht an, singen und klatschen. Wie gesagt, der Vermieter kommt mit irgendeinem Nachmieterkrams. Und der Fahrradanhänger soll geliefert werden. Hermes hat den eigentlich schon seit Mittwoch in Düsseldorf, aber ist noch nicht auf die Idee gekommen, hier vorbeizugucken. Warum auch immer. Also insofern genug Programm. Weswegen ich jetzt auch das Zeug hochlade und schlafen gehe. Einen schönen Tag noch allerseits. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.